25. Dass die Portugiesen dazu neigen, die einzelnen Wörter eines Satzes beim Sprechen zu binden, haben Sie sicher schon gemerkt. Hier können Sie diese Wortbindungen üben. Sprechen Sie die einzelnen Sätze sorgfältig nach. Satz A. Tu jantas em casa às 8. Satz B. Vou para a cama. Satz C. Muito obrigado. Satz D. Ele toma o café. Satz E. Que horas são? Satz F. Ai, os homens. Satz G. A telenovela começa às 7. Satz H. Hoje à tarde. Satz I. O que é que costuma fazer?